in das heiße Fieber dieser Stunden vorüber. Wenn man wieder ganz sein ist, wenn man wieder allein ist, das Glück liegt im Augenblick und auch kein Bereuen bringt es mehr zurück. Aber erst nach Jahren wird man es erfahren. Im Augenblick.